Bisschen wenig geschlafen die letzten Nächte, ja. Aber sonst geht's gut. Warum? Ist ja so viel Alkohol, ne? Warum? Ja, das werde ich mal kurz unseren Hörern direkt erklären. Ein alter Freund von mir ist seit Montag hier zu Besuch. Ich bin aus Hamburg, lebe seit 5 Jahren hier in Barcelona und war schon öfter hier im Radio. Meistens ging es um Kino und Punkmusik. Das wird auch heute unser Thema sein. Und ja, da werde ich gleich noch mal ein paar Sachen zu sagen. Danke für die Einladung übrigens, Dedi. Ja, du weißt ja, du bist Niemandsländer. Die Einladung ist ewig gültig. Du bist gern gesehen und ich freue mich immer, wenn du hier bist. Thorsten, erzähl ein bisschen von dir. Du kommst aus Hamburg, hast du mir unten verraten. Viel mehr wissen wir nicht. Ja, ich drehe Filme und mache Musik. Ja. Kann man jetzt mal so sagen, ne? Ja. Welche Art von Filmen produzierst du? No-Budget-Filme. Ja. Also mit wenig Geld gedreht. Mhm. Ich drehe auch Musikclips und Kurzfilme, immer mal. Ja. Über welche Thematik? Thematik, oh. Ja. Inhalte. Speziell so, ja, über so Typen, über Hamburger, ganz spezielle Typen so. Auch aus dem Rotlichtmilieu. Träge Menschen teilweise. Klingt spannend. Und wie lernst du die kennen? Gehst du da mit deiner Kamera rum und sprichst die an oder hast du da Kontakte und Freunde? Ja, ich habe Kontakte und Freunde, genau. Also nicht ins Rotlichtmilieu. Gott bewahre. Aber ich mache so ein Festival, das nennt sich Elbblick in Hamburg. Das mache ich schon 10 Jahre jetzt. Und da zeigen wir gerne immer mal wieder einen Hamburger Kultfilm. Rocker heißt er. Von ja. Klaus Lemke aus München. Ja, der ist ja bekannt. Genau, und da kommen auch immer so spezielle Typen dann manchmal. Auch so Leute, die da damals dabei waren, die jetzt schon in den 60ern sind. Und solche Leute habe ich dann mal angesprochen. Aha, ja, spannend. Mammel. Ja, ich merke schon, Stickel fällt es nicht so ganz einfach, über sich selber zu reden. Deswegen fasse ich mal für unsere Hörer ein bisschen zusammen, was Thorsten so hierher gebracht hat und was er so macht. Also wir kennen uns seit Mitte der 90er, Anfang der 90er Jahre. Wir haben beide damals in Hamburg Kino gemacht. Ich das 3001 Kino. Stickel war, also Thorstens Spitzname, muss ich dazu sagen, ist Stickel, sein ja. Künstlername. Und der hat damals in so einem Kinokollektiv mitgemacht, dem B-Movie auf St. Pauli. Das wirklich so, sag ich mal, komplett nicht kommerziell orientiert war, während das 3001 Kino ein Arthouse- und Programmkino war, das ein bisschen anders strukturiert war. Wir haben uns damals in den 90er Jahren dort kennengelernt, haben zusammen verschiedene Filmprogramme organisiert. Thorsten hat damals bei einem Hamburger Filmemacher mitgearbeitet, Henna Peschel, der bekannt wurde durch Rollo Eiler. Das ist so ein Hamburg-Kultfilm gewesen Anfang der 90er Jahre. Und das große Vorbild für die beiden war sicher bestimmt Klaus Lemke genau. Mit seinem Film Rocker und Nordsee ist Mordsee. Genau. Das ist auch so ein ganz bekannter Hamburger Film. Du weißt, worüber ich rede. Wir haben uns dann so ein bisschen irgendwie angefreundet und hatten eine gemeinsame Vorliebe, nämlich für diese Art von Film. Alles, was so ein bisschen abseitig und obskur ist. Und wir haben gemeinsam verschiedene Filmprogramme organisiert. Ein Punkfilmfestival. Das Japan-Festival haben wir in Hamburg zusammen gegründet. Genau, 15 Jahre jetzt. Thorsten hat dann mit dem Elbblick angefangen, das ist so ein Festival, das sich mit Hamburger Independent-Kino beschäftigt und hat eine große Vorliebe für das unabhängige Kino in Hamburg, das so ein bisschen, sage ich mal, in den Bereich des Trash-Films geht. Und auch da haben wir ein gemeinsames, schlägt unser Herz gemeinsam auf dem am richtigen Fleck, sage ich mal. Ja, und jetzt ist er eben bei mir zu Besuch zum ersten Mal, ja. Seit 5 Jahren hier in Barcelona. Und dann haben wir uns überlegt, wäre ein guter Anlass, mal ein bisschen über seine Kunst und seine Filme zu sprechen. Denn Thorsten ist nicht nur Filmemacher und Videoclip-Regisseur, sondern auch Musiker. Eine Hamburger Band, Channel Rats aus den 80er Jahren. Ich glaube, sie haben nur ein Album fertig gekriegt. Nee, die haben heute, da darfst du gleich was zu sagen. Die haben Entschuldigung. Heute so ein bisschen Kultstatus in der Punk-Szene in Deutschland und Punk erlebt ja gerade wieder mal in Deutschland so ein kleines Revival. Und auch dazu werden wir später ein bisschen was sagen. Aber ich habe jetzt mal versucht, so diese vielen Werkzeuge, die er so in seinen Händen zusammenbringt, zusammenzufassen. So, Stickel, jetzt erzähl mal, was ist aktuell der Plan jetzt? Aktuell? Was steht an nächste Woche, wenn du zurückkommst nach Hamburg? Eine Dokumentation werde ich drehen über diese Münchner eben da. Meine Lieblingsfilmer, Werner Enke, Maisbirds, Klaus Lemke, der in diesem Film Rocker gedreht hat. Und da werde ich Anfang Oktober werde ich anfangen zu drehen. Hast du da schon die, wie man das heute sagt, Locations ausgeguckt? Sind das historische Orte, wo diese Herrschaften verkehren oder verkehrt haben? Ja, also da, wo sie ihre Filme gedreht haben in München und Schwabing, da werden wir ein bisschen durch die Gegend rennen mit den beiden. Also Werner Enke ist auch recht bekannt in Deutschland, der hat diesen Film Zur Sache Schätzchen gemacht. Ja, Zur Sache Schätzchen mit der Uschi Glas, ne? War das genau, Uschi Glas, ihre erste große Rolle war das. Genau, und ja, die werden wir wahrscheinlich nicht dabei haben, aber Werner Enke und unter anderem auch Dominik Graf, also der ist recht bekannt in Deutschland. Die werden alle so interviewt und mit Lemke und mit Werner Enke werden wir dann so durch die Münchner Innenstadt gehen, Schwabing und an diese Drehorte auch gehen. Ist München nach wie vor spannend, interessant? München hat ja immer den Ruf, Schickimicki-Stadt zu sein, wo eigentlich so gar nichts richtig los wäre. Das war das Vorurteil der Berliner und der Hamburger. Ja, ist also das noch so? Ich war da neulich mit dem am letzten Film, krasser Move, da. Ja, wir sind dann so ein bisschen abends nach der Kinovorstellung noch durch dieses Viertel gerannt und sind dann ein paar Kneipen gegangen und das war eigentlich ganz okay, so ein paar Bars. Also sonst kann ich nicht so viel sagen, ich war da immer nur nachts unterwegs und so und am Tag haben wir ein bisschen gepennt dann und so weiter. Thorsten, du hast mir hier einen Stick gegeben. Ja, von deinem Musikschaffen ist da hoffentlich auch drauf und da ist einiges zu sehen. Sollen wir vielleicht mal ein Lied schmeißen? Was denkst du? Ein Song? Werfen. Mach doch mal das Stück von den Generals, Night on the Graveyard. Das ist so das erste, was ich mit meiner Band aufgenommen habe, so 82, 83. Channel Red. Also ich habe hier ultra brutal Terroristen, Politiker, Platzangstkoma, Razzia, Massaker, Channel Red. Genau da. Gut, es geht los. Jo. Ja, die Channel Rats. Es gibt ja auch eine Gruppe, die heißt Kanalratten. Seid ihr mit denen identisch oder ist das jetzt Zufall? Ich kenne nur Kanal Terror. Kanal Terror, ja. Ich glaube, ich habe mal was gelesen von Kanalratten. Aber gut, ja. Es kann sein, dass ich die verwechsle. Ja. Channel Rats. Ja. Existiert die Gruppe noch und trefft ihr euch regelmäßig? Produziert ihr weitere halbe Alben? Also es gibt die Band wieder nach 25 Jahren ungefähr. Jetzt seit 4 Jahren. 3,5 Jahren. Und wir treten immer mal hier und da auf. Also wir sind in Hamburg im Störtebecker aufgetreten, im Hafen unten, Hafenstraße, die ehemalig besetzten Häuser. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Mikro hier, sorry. und wir waren auch in Berlin und haben jetzt irgendwie so einen Auftritt gehabt neulich aus einem Festival, Open Air Festival, auch am Rand von Hamburg in Norderstedt. Und es geht immer weiter so, wir machen und machen. Und wir wollen auch eine Single aufnehmen. Kein Album, erstmal nur eine Single. Ja, im Studio, habt ihr da ein Studio, wo ihr euch trefft? Oder wie macht ihr das? Oder nehmt ihr auf der Straße auf, bei irgendeinem Straßenkonzert? Nee, unser Bassist, unser neuer Bassist, wir haben ein paar Mal die Besetzung auch gewechselt, der hat ein Tonstudio, baut das gerade auf. Hallo Stefan übrigens, falls du da bist. Du hast mir unten verraten, Thorsten, dass du einen Videoclip für die Gruppe Fehlfarben produzierst. Die neue CD der Fehlfarben heißt Über Menschen. Und ich lese mal kurz die Kritik vor aus der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Die ist übrigens gerade erschienen. Die lag vorgestern in meinem Briefkasten, habe ich mich sehr gefreut. Thema ist übrigens DDR-Musiken. Man weiß ja, die Melodie und Rhythmus, die sind relativ DDR-freundlich, nicht unkritisch und nicht doof, aber relativ DDR-freundlich. Die machen halt diese ganze antikommunistische Hetze nicht mit. Die haben da ihre Gründe. Jedenfalls heißt es da Folgendes: Verschont die Fehlfarben endlich mit dem Etikett Diskurs Rock. Natürlich haben sie etwas zu sagen. Peter Hein schreibt aber nicht fürs Soziologie-Seminar. Er liefert sprachliche Schnappschüsse, kommentiert, mal persönlich, mal mit selbstironischer Distanz und offenbart sich sogar in einem ganz und gar ernst gemeinten Liebeslied. Jedes Wort ein Treffer, sagt die Kritik. Jede zweite Zeile mit doppeltem Boden versehen. Natürlich, Fehlfarbentexte, die sind manchmal nicht einfach zu interpretieren. Musikalisch geht es zwischen New Wave, Sinti-Flächen, Reggae-Anleihen, trockenen Rhythmusgitarren, Funk-Elementen und Post-Disco-Grooves in die Vollen. Akustiknummer und Chöre inklusive, Ecken und Kanten bleiben. Die Relevanz dieser Band auch, das ist der Dinge Stand. Gut, wir haben hier das Lied in der Warteschleife Fehlfarben, Untergang von dem neuen Album. Ja, Peter Hein, Fehlfarben von dem neuen Album Über Menschen, das Lied Untergang. Ich lese hier gerade in YouTube, beziehungsweise auf YouTube, Veröffentlichungstermin wird der 25. September sein. Das heißt, Wir sind der Zeit diesmal ein bisschen voraus. Im Moment, ich habe hier die Bauernhoftür, ich habe hier die Stalltür aufgelassen. Oh. Die werde ich mal noch alle zumachen. Werner ist auch mittlerweile eingetroffen. Thorsten, du hast mir gesagt, dass du einen Videoclip drehst für die Gruppe Fehlfarben. Erzähl doch mal. Ja, also wir sind gerade dabei. Wir haben schon in Hamburg mit dem Sänger aufgenommen, Peter Hein. Und die Band spielt am 3.10. in Hamburg auf einem Festival, Open Air Festival. Und da drehen wir dann so den Rest mit der Band und der Video soll dann so 2 Wochen später rauskommen. Wir arbeiten immer sehr schnell. Im Anschluss erscheinen hier auch die Zimmermänner. Ja. Du hast gesagt, das ist die gleiche Produktionsgruppe. Genau, das haben wir auch gedreht. Ja? Ja, die große sporadische. Darf ich fragen, ob du das Video produziert hast, das wir gerade gesehen haben von Fehlfarben, mit Peter Hein im Halbdunkel und im Licht? Nee, das ist von dem Sänger, den man da, ihr seht ihn natürlich jetzt nicht, aber wenn ihr bei YouTube guckt, das Stück heißt Die große Sporadische und da ist Timo zu sehen, das ist der Sänger von den Fehlfarben und hat auch Bass gespielt bei Palli Schaumburg, die sind auch recht bekannt in Hamburg. Aha. Und für die habe ich eben auch einen Clip gedreht und dieses Video hat, glaube ich, Timo Blunk produziert. Und auch gedreht mit seinem Sohn zusammen, soweit ich weiß. Spannende Sache. Gut, dann wird das bald fertig sein. 25. September ist der Veröffentlichungstermin des neuen Albums von Fehlfarben. Wir werden dann weiter darüber berichten. Was steht noch auf dem Programm, Bammel? Ich sehe, du hast dich da auch beladen mit allerlei Material und Musik. Ja, ich habe vor allen Dingen ein bisschen was mitgebracht, um über meine große Leidenschaft ins Kino zu reden. In erster Linie, ganz oben auf meinem Stapel liegt der Film Krasser Move. Das ist Stickels letzter großer Langfilm, sage ich mal. Ja. Eine Hamburger Independent-Krimi um so ein paar Loser und einen Koffer voll Geld, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Thorsten, da spielt mit Timo Jacobs. René Ciambalo und eine ganze Reihe anderer, ach ja, Reverend CD, den wir auch aus vielen anderen kleinen Hamburger Trashfilmen kennen. Mhm. Und ja, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu deinem letzten Film. Krasser Move, ja. Da geht es um Geld, Drogen und die Liebe, die zentralen Themen im Leben. Ne? Kennt jeder. Drogen kenne ich nicht. Nicht? Ich eigentlich auch nicht. Alkohol, ein bisschen Alkohol immer mal. Fußball aber, ein bisschen. Ja, aber es geht um spezielle Drogen und um einen Koffer voller Geld, dem alle hinterherrennen. Vielleicht läuft ja dieser Film auch irgendwann mal hier in Barcelona, ich weiß es nicht. Wir haben den Film vor 2 Jahren gedreht, in Hamburg, komplett für 3.000 Euro ungefähr. Wir drehen immer mit sehr wenig Geld. Ist natürlich auch so eine Art Selbstausbeutung, aber habe ich bei meinen Filmen davor auch schon gemacht. Leider, wir kriegen nie Förderung in Deutschland. Ich habe jetzt das erste Mal wieder versucht, Filmförderung zu bekommen. Ich bin nur noch dran für meine Doku. Aber es ist generell schwierig, weil wir auch immer so abseitige Themen haben. Ja, wer neugierig geworden ist, Krasser Move, der hat eine Website, der Film, www.krassermove.wordpress.com. Krasser Move, Entschuldigung, schreibt man das mit K, ne? Krasser Move, also so wie das Bewegen auf Englisch, M-O-V-E, Krasser Move mit Doppel-S. Wer neugierig geworden ist, kann das mal googeln, da werdet ihr eine ganze Menge im Netz finden und ich glaube, zumindest auch einen Trailer, den Film komplett kann man noch nicht bei YouTube gucken, oder? Nee, aber man kann einen Film von mir da gucken, den habe ich da vorgedreht. Harry's Comeback, letzter Puff vor Helgoland. Darf man das ja sagen? Entschuldigung. Den kann man da gucken mit so blöden Werbeunterbrechungen. Den hat da mal jemand reingepostet. Genau. Soll ich noch mehr erzählen zu dem Film? Mir fällt mir gerade nicht ein. Also es geht da um eine weiße Droge. Also nicht, Heroin ihr kennt. Oder Ach so, ja, das ist hier in Nordspanien sehr populär, glaube ich. Die Droge, schrecklich. Also es geht um Schnee, oder was? Heroin. Ja, genau. Ja. Schnee. So und Art, wie ist der Film dann aufgebaut? Gibt es einen Handlungsstrang? Gibt es Spannung? Was passiert da? Ich hoffe, dass es das alles gibt. Es ist immer schwierig, das als Regisseur so und als Macher das so zu sagen, aus eigener Sicht so. Nö, Eigenlob ist gut. Ja, Eigenlob stinkt, sagt man ja in Deutschland. Ne? Ja, aber erzähl doch mal, worum geht's da? Gibt es Hauptdarsteller? Gibt es eine Geschichte, die erzählt wird? Ja, es dreht sich alles um einen Koffer mit Geld. Das ist halt das Wichtigste in dem Film. Und da gibt es einen, der diesen Koffer in einem Kino in Hamburg deponiert hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es einen Überfall am Anfang, wo das Geld geklaut wird, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es jemanden, der den Koffer dann irgendwie in die Hände bekommt und damit irgendwie eine Kreuzfahrt machen will mit seiner Freundin, mit der es nicht so gut läuft, weil sie eben auch dem weißen Pulver zugeneigt ist. ja, das ist so grob und alle rennen hinter dem Koffer hinterher und letztendlich, ja, ich will mal nicht so viel dazu sagen, ich finde, genau, verraten so. Ja, mach uns nicht die Pointe kaputt. Nee, genau. Hörer ja eigentlich nur neugierig machen auf den Film und was Thorsten sonst so gemacht hat. Wir haben noch eine zweite gemeinsame Vorliebe, eine spezielle Band aus Hamburg, die wir hier im Radio auch schon öfter vorgestellt haben. Vor mir sitzt Thorsten, hat sogar das T-Shirt an. Hamburg, Superpunk. Genau. Vielleicht, die können wir später noch mal ein bisschen was von denen spielen oder auch jetzt sofort. Ich weiß nicht, wie wir so organisiert sind. Ich muss dazu sagen, Superpunk ist ja ein Faktor hier im Niemandsland. Das ist für mich eine der tollsten, interessantesten Spaßpunk-Bands, die ich so kennengelernt habe. Da werden wir gleich was von bringen, ganz klar. Ja, Spaßpunk im weitesten Sinne. An dieser Stelle Grüße an Lars und die anderen Jungs von Superpunk hier aus dem Radio. Das haben wir nicht gehört. Nochmal, Steckel. Und Carsten von mir. Okay, an die Jungs von Superpunk und die Liga der gewöhnlichen Gentlemen heißen ja jetzt heute. Da haben wir auch, finde ich, ein super Bandprojekt an den Start gebracht. Ja, Thorsten hat auch mit den Jungs öfter schon gearbeitet und ich würde sagen, Didi, ja, hau rein. Ja, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, mit E geschrieben, ist also Plural, kennst du Werner Enke? Das ist ja das Official und das bringen wir jetzt einfach mal hören. Oh, Uschi-Glas. Ja. Trotzdem ist wahr, nicht alles schlecht, komm, ich schmier einfach Brote und du holst Getränke und dann schauen wir die Filme von Werner Enke. Kennst du Werner Enke? Kennst du Werner Enke? Mach's dir bequem, brauch eine Zigarette, ich such so lang die VHS-Kassette. Enke rauchte auch gerne. Nicht vernünftig, aber irgendwie stark. Komm, ich schmier ein paar Brote. Dann schauen wir die Filme von Werner Enke. Kennst du Werner Enke? Kennst du Werner Enke? Selten sah man ein Lächeln auf Werners Gesicht. In die Koje und nehme dich mit. Auf diesem, auf jenem und was es auch sei. Nimm einen Zug und sei einfach dabei, einfach dabei. Sommer in Schwabing, verwirrend und heiß. Der Sommer in Schwabing war damals schwarz-weiß. Zur Sache, Schätzchen, ganz famos. Nicht fummeln, Liebling, grandios. Kennst du Werner Enke? Ja, man sah also zu diesem Lied über Werner Enke, kennst du Werner Enke? Ein wirklich für mich sehr überraschend schönes Video auf YouTube, wo man auch Szenen aus dem Film sieht, zur Sache Schätzchen und dann natürlich auch die reizvollen Mädchen, Uschi Glas, damals blutjung, wie sie da saß, war natürlich auch so eine Art Sexsymbol für die Jugend. Ich glaube, ich war damals 13, als der Film rauskam. Und wir waren natürlich alle in Uschi Glas verknallt. Das kann man heute durchaus zugeben. Jetzt im Studio auch Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Naja, ich war auch mal 13, also so ein Jahr vor der Konfirmation, ja. Und da, du hast damals schon an den bösen Sex gedacht, ja. Du, da hättest du dich doch lieber auf den Konfirmationsunterricht vorbereitet. Ja, pass auf, ich muss dir ein Geheimnis verraten, Werner, da wirst du nicht drauf kommen. In diesen Film sind wir mit unserem Pfarrer reingegangen. Unser Pfarrer. Unser evangelischer Pfarrer hat uns als Konfirmandengruppe in diesen Film geführt. Und das war wirklich für mich ein Höhepunkt in meinem, sagen wir mal, pubertierenden Dasein damals. Und das werde ich diesem guten Mann nie vergessen. Das war übrigens ein ganz toller Typ. Das heißt, der war so Befreiungstheologie in diese Richtung ging. Der evangelischer Pfarrer war verheiratet natürlich, also ausgeglichen. Siehst du? Darf ich das Werner Enke mal erzählen? Ja, klar. Ja, natürlich. Du kannst das auch rausschneiden aus der Sendung und in deine Dokumentation. Ich spiele ihm das mal vor. Ja, ich werde sogar den Namen sagen. Der hieß Pfarrer Klafke. Bonröttchen. Ja, das war ein Höhepunkt in meinem Pubertätsleben. Dedi, wie du auch hast, habe ich auch mal pubertiert natürlich. Nur eben mein Religionslehrer, der weißt, wohin der uns mitgenommen hat, der allererste Film, den ich überhaupt je in meinem Leben gesehen habe, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, da südlich von Stuttgart. Sollen wir raten oder? Nee, da wurden wir dann vom Religionslehrer die ganze Klasse ins Kino geführt. Ja. Und ich weiß den Titel nicht mehr. Das Leben der Mutter Teresa. Ja, in diese Richtung. Das Leben von Martin Luther. Wie er dazu gekommen ist, dann zu der Reformation, wie er sich selbst gesteigert hat, wegen der Gewissensbisse zwischen der Realität und der offiziellen Kirche eben. Ne? Also so ging es mir. Werner, eine Frage. Kam da auch diese Szene vor, wo Martin Luther in Gewitter geraten ist und wurde fast von einem Blitz erschlagen und das hat weiß sich dann nicht mehr, aber das hat Gott gesehen. Mir gut vorstellen. Ja, der hat ein Gotteserlebnis. Ja, genau, ja. So muss es sein. Ja. Ja? Naja gut, und ich habe dann eben zur Sache Schätzchen und Uschi Glas und Werner Enke und so dann, weiß nicht mehr, vielleicht 10 Jahre später als du gesehen, aber natürlich kenne ich ihn. Ja, du warst schon aus der Pubertät wieder raus, du warst schon voll im Einsatz, nehme ich an. Außerdem heißt er ja genauso wie ich, Werner, ne? Also schon dessen. Ja, was toll war an dem Film war, er hat uns ein Lebensgefühl vermittelt damals, den 13-, 14-Jährigen, das wir gar nicht so kannten, da war alles locker, da wurde alles in Frage gestellt, es war ein heiterer Ton, der vorherrschte. Und alles, was auch so mit Fummeln und Sex und Mädchen zu tun hatte, war eigentlich schön und lustvoll und überhaupt nicht irgendwie verklemmt. Und das war, glaube ich, das große Verdienst dieses Films, den jungen Leuten so etwas nahegebracht zu haben. Das fand ich wirklich damals sehr klasse und das hat uns gut getan. Der Pfarrer war ein weiser Mann, also unserer zumindest, eurer wahrscheinlich nicht. Ich meine, in Bezug darauf, Sexualität und auf solche Sachen aufzupassen. Also ich war tatsächlich im Konfirmationsunterricht und da wurde eben die Bibel gelesen, ne? Und da wird man dann gewarnt vor den Gefahren des Lebens, die auf uns zukommen, ne? Selbstbefriedigung, so am Morgen nach dem Aufwachen bei der da fällt mir ein anderer Religionslehrer ein, ne? Früher, wo ich noch auf dem Gymnasium war, der hat uns also erzählt, ja, er kennt dieses Problem. Ja. Da am frühen Morgen beim Aufwachen. Und wie geht man jetzt dagegen an? Ja? Also die Morgenlatte. Dann sagt er doch uns allen Ernstes, ja, es gibt ein ganz probates Mittel dagegen, nämlich in dem Moment, wo du aufwachst, sofort, ohne irgendwas zu überlegen, beide Beine gleichzeitig auf den Boden zu stellen. Ja? Und dann unter die kalte Dusche zu springen. ja, nee, solche Sachen eben. Ne? Also so bin ich aufgewachsen und also bis heute hast du vielleicht immer noch 10 Jahre Vorsprung vor mir. Ja, aber ich frage, Sachen. Werner, hat es dir geschadet jetzt? Glaube ich schon. Oder hat es dich zu einem guten Christen gemacht? Dieser Pfarrer, der hatte 8 Kinder. Die arme Frau. Evangelischer Pfarrer in Süddeutschland. Ja. Ja. Aber gut, inzwischen bin ich 10 Jahre älter als du oder noch älter, ist ja egal. Aber in dem Sinne habe ich auch schon wieder einen Vorsprung vor dir. Guck mal, das ist ja ein Problem, was die Männer ziemlich oft haben, dass viele Männer einfach zu früh kommen. Und dazu gehöre ich nicht zu denen. Schön, Werner, was hast du denn mitgebracht an Themen heute? Worüber wirst du sprechen zur Hörerschaft? Oma, wir haben ja was angesprochen schon, Lee Marvin zum Beispiel, wie er so als Cowboy schräg auf dem Gaul sitzt und nur dann trifft mit der Pistole, wenn er besoffen ist. Ne? Also Themen gibt es ja viele, dann die Sache da mit Ungarn und mit der Flüchtlingswelle, die uns überschwemmt aus dem fernen und nahen Osten und die unser Abendland kaputt machen. Oder was gibt's noch? Ja, das Anwachsen der fremdenfeindlichen und rassistischen Bewegungen und Parteien und Aktivitäten, alle überall, nicht nur in Deutschland. Solche Sachen könnten wir ja auch, also mir ist egal. Ja, darüber wird noch zu sprechen sein und gesprochen werden. Ich schlage ein Musikstück vor. Ich habe hier noch einen ganzen Pendrive vollgepackt mit Waterkant-Hits. Was schlägst du denn vor, Thorsten? Was sollen wir jetzt bringen? Ultra brutal, Politiker, Platzangst, Kombo. Platzangst. An der Waterkant. Okay. Kommen wir mit Platzangst und danach sprechen wir, wenn ihr einverstanden seid, über das Flüchtlingsdrama. Platzangst an der Waterkant. Wir sind auf den Straßen in Ordnung, wir sind so fällig, wir sind so. Ja, das hat ganz schön gefetzt an der Borderkant. Platzangst. Ich weiß nicht, ob man an der Borderkant Platzangst kriegen kann, ob das so schnell passiert. Kann ich nur mal sagen, ganz kurz. Also wir, die Band Degenerates, die wir also kurz angesprochen hatten, wir spielen demnächst mit dieser Band Platzangst auch zusammen in Hamburg im Knust am 4.12. Wollte ich 4.12. um 23 Uhr ja, oder was? Wahrscheinlich so als zweite Band oder als dritte Band, ich weiß nicht genau. Gut. Ja. 2015? Ja, genau. Kommen wir zu unserem Thema Flüchtlingskatastrophe. Ja, das ist ja auch in Hamburg, wo wir gerade bei Hamburg waren, immer ein großes Thema schon in den letzten Jahren, wie in ganz Europa. El Periodico geht heute mit einer Schlagzeile auf der Titelseite in den Start. Barcelona, Ciudad de Refugio und Dedi, du hattest mir heute Morgen ein bisschen was von unserer neuen Bürgermeisterin erzählt und deren Aktion. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Ja, Ada Colau war gestern Abend in der Estación del Norte und hat da bei einer Initiative erstmal mitgemacht, gesprochen, hat auch die Bürger aufgefordert, diese Ciudad de Refugio zu unterstützen. Das ist eine Initiative von insgesamt bisher 6 progressiven Bürgermeistern, die jetzt neu gewählt wurden bei den letzten Kommunalwahlen hier in Katalonien und in Spanien. Und die Idee ist folgende: Die Städte erklären sich als Zufluchtsstädte und die Bürger können als Individuen und als Bürger den Flüchtlingen eine Art Aufenthalt bieten in ihren Wohnungen, in ihren Häusern. Und diese Flüchtlinge praktisch aufnehmen. Das Ganze funktioniert. Es haben viele Leute sich schon gemeldet. Hunderte oder vielleicht sogar sind es schon Tausende. Ich weiß das nicht genau. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, ich war da dort gestern Abend bei dieser Veranstaltung, die organisiert wurde in erster Linie von der Ada Colau hier von Barcelona, von der neuen Bürgermeisterin, aber zusammen mit anderen municipalen Regierungen, also anderen Rathäusern in anderen Städten in Spanien, also Madrid gehört dazu, Zaragoza, Cádiz, Santiago und Pamplona und auch Badalona übrigens. Also insgesamt waren 8 da von diesen 9 oder neu gewählten Bürgermeistern in diesen großen und wichtigen Städten. Und was die eben jetzt promovieren, ist so ein Zusammenschluss von den Munizipien, also von den Gemeinden, zu diesem Thema da mit den Flüchtlingen. Und also leider bei der Veranstaltung selber habe ich nicht sehr gut mitgekriegt, was die tatsächlich geredet haben da vorne, weil die Akustik schlecht war und ich bin natürlich wieder mal zu spät gekommen, musste also ganz hinten stehen. Und aber immerhin war doch interessant, erstmal die Anzahl der Leute, die dort waren. Der Saal war rammelvoll und die Stimmung einfach unter den Leuten, die da hingehen zu so einer Veranstaltung. Ne? Und jetzt zu der Bereitschaft der Bürger, da zu helfen und solidarisch zu sein und so. Gibt's jetzt, also was du schon angesprochen hast, Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung zu stellen oder jede andere Art von Unterstützung, gibt's jetzt viele Initiativen, die einfach von Privatleuten auskommen, die sich zusammentun, nicht nur vom Rathaus jetzt hier in Barcelona, von der Ada Colau, konkret nur eine Koordination zwischen diesen Gruppen und Leuten gibt's noch nicht. Das Einzige, was praktisch existiert heute und wo man sich hinwenden kann, wenn man irgendwie dazu beitragen will, ist eine E-Mail-Adresse und das, ich sag die mal durch, die heißt ciutatrefugi@bcn.cat, also auf Katalanisch, Ciutat Refugi wird geschrieben, Ciutat mit zwei T, dann R-E-F-U-G-I at bcn.cat. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ein Foto hat die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Das Bild geht um die Welt. Ein kleiner Junge liegt tot an einem Strand in der Türkei. Zahlreiche Medien zeigten die Aufnahme oder brachten das Foto, auf dem ein Polizist den Körper wegträgt. Gewöhnlich ist ein Leichnam ein stummes, unansehnliches Ding. Es gibt aber Leichen, die lauter reden als Posaunen und heller leuchten als Fackeln. Diese Worte schrieb Rosa Luxemburg vor 103 Jahren in einem Artikel für die sozialdemokratische Zeitung Die Gleichheit. Am Donnerstag griffen zahlreiche Menschen diese Worte auf und kommentierten damit im Internet das Foto des dreijährigen Aylan Kurdi, der zwar die Flucht aus der von den IS-Terroristen attackierten und belagerten Stadt Kobani überlebte, nicht aber die Fahrt nach Europa. Auch sein 5 Jahre alter Bruder und seine Mutter starben, sein Vater überlebte schwer verletzt. Ihr Boot war auf dem Weg von der Türkei zur griechischen Insel Kos untergegangen. Mindestens 12 Menschen kamen dabei ums Leben. 12 von insgesamt 2600 Menschen, die allein in diesem Jahr die Flucht über das Mittelmeer nicht überlebt haben. Es ist die Stunde der Heuchler. Bild, das seit Jahrzehnten gegen Flüchtlinge, Minderheiten und Schwächere hetzt, räumte die komplette letzte Seite der Ausgabe vom Donnerstag frei, um das Foto, umgeben von einem schwarzen Kasten, abzudrucken. Und jetzt original. Bilder wie dieses sind schändlich alltäglich geworden. Wir ertragen sie nicht mehr. Aber wir müssen sie zeigen, denn sie dokumentieren das historische Versagen unserer Zivilisation in dieser Flüchtlingskrise. Frankreichs Ministerpräsident Manuel Valls, dessen Polizei in Calais mit Hunden Jagd auf Flüchtlinge macht, schrieb auf Twitter, er hatte einen Namen, Aylan. Wir müssen dringend etwas tun. Die Organisation Human Rights Watch verteidigt die Veröffentlichung des Fotos. Einige sagen, das Foto sei zu anstößig, um es online zu teilen oder in unseren Zeitungen abzudrucken. Aber ich finde es vielmehr anstößig, dass an unseren Küsten ertrunkene Kinder angespült werden. Wenn wir mehr hätten tun können, um ihren Tod zu verhindern, erklärt der für Kriseneinsätze zuständige Direktor der in den USA beheimateten Organisation, Peter Bouquet, am Donnerstag. Es sei falsch, die Eltern dafür zu verurteilen, dass sie ihre Kinder auf der Flucht einer so großen Gefahr aussetzen. Es sei vielmehr verständlich, wenn die Eltern versuchten, ihre Kinder an einem sicheren Ort zu bringen. Diese Eltern sind Helden, stellte Burkhardt fest. Die Ursachen für das sich täglich ausweitende Drama benennt jedoch auch Burkhardt nicht etwa das Anheizen des Krieges in Syrien, auch durch EU- und NATO-Staaten, die Zerstörung Libyens durch die Bombenangriffe 2011, das Ausbluten lassen ganzer Länder durch die Ausplünderung ihrer Ressourcen durch europäische und US-amerikanische Konzerne. Rosa Luxemburg schließt ihren eingangs zitierten Artikel, dessen Anlass eine Reihe von Todesfällen in einem Berliner obdachlosen Asyl war, mit der Forderung, nieder mit der infamen Gesellschaftsordnung, die solche Gräuel gebiert. Das war ein Artikel, den ich gestern in der Zeitung Junge Welt gelesen habe und ich dachte, es ist eine gute Idee, diesen Artikel hier zu verlesen, weil der meiner Meinung nach dieses Drama sehr komplett umreißt und auch das Thema politisiert. Das Problem ist ja, dass von den Menschen erwartet wird, die Konsequenzen dieser brutalen Kriege zu akzeptieren. Das machen die guten Menschen auch alle und wir sind dabei und wir werden auch immer solidarisch sein mit Flüchtlingen, die verfolgt und geschuriegelt werden. Wir haben letzte Woche den Amnesty International Jahresreport kurz vorgestellt und da sieht man einfach, es ist die letzten Jahre und Jahrzehnte immer schlimmer geworden. Nur die Ursachen, die müssen beseitigt werden. Man muss dafür kämpfen und dafür streiten und dafür sorgen, dass diese Flüchtlingswellen nicht mehr geschehen, nicht mehr nötig sind und dass eine friedliche Welt möglich ist. Ja, eine Sache, die da auch angesprochen wird bei dem Artikel zu dieser Diskussion, soll man, darf man, muss man so ein Bild überhaupt veröffentlichen, wenn da also der Leichnam vom dreijährigen Kind am Strand liegt, weil er gerade angespült wurde. Beispiel hier aus Spanien, was die rechte Presse von immer darüber denkt, das ist ja klar. Aber auch eine Zeitung wie El País zum Beispiel, die leider immer noch von vielen Leuten als relativ linke, fortschrittliche Zeitung angesehen wird. Also die haben auch dieses Bild nicht veröffentlicht, weil da eben die Sensibilität der Leute verletzt werden könnte oder so, ja. Also, und haben dann nur ein Bild veröffentlicht, glaube ich, wo so ein Polizist irgendwie den Leichnam dann wegträgt, ja. Also da taucht eben die alte Frage wieder auf, Journalismus, was ist das, was heißt das? Also El País hat auch schon lange abgedankt. Was soll Journalismus? Kann Journalismus die Welt verbessern? Vielleicht, das wissen wir nicht, die Frage können wir nicht beantworten, aber Journalismus hat immer die Pflicht, wahrheitsgemäß zu berichten. Das ist natürlich an sich schon schwer. Wo ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive, das wissen wir. Die Perspektive in diesem Fall ist natürlich eindeutig. Hier lässt sich nichts relativieren, hier kann man nichts interpretieren. Die Sache ist dermaßen eindeutig und dermaßen brutal, dass meiner Meinung nach dieses Bild wirklich etwas bewirkt hat. Und zwar, dass die Leute wirklich mobilisiert werden. Das denke ich. Bammel, du schaust ein bisschen skeptisch. Nee, ich bin sprachlos angesichts der Geschehnisse hier in Europa. Und was mich am meisten sprachlos macht, da haben wir privat gestern schon drüber gesprochen, ist, dass es auch noch so Arschlöcher gibt, die sich in Deutschland vor die Flüchtlingsheime stellen und da rumkrakeelen. Irgendwie, das ist eigentlich fast nicht zu begreifen. Aber auch dazu ist schon eigentlich alles gesagt worden, deswegen muss ich das nicht weiter ausweiten. Ja, zum Thema Arschlöcher, also das ist eine Sache, diese rechtsradikalen Nazis eben in Deutschland und genauso wie Anfang der 90er Jahre damals nach der sogenannten Wiedervereinigung, wo also von Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2000 ungefähr in Deutschland es über 100 Todesopfer gegeben hat durch rechtsradikale Anschläge. Ja? Und auf dem Weg sind wir jetzt wieder. Also das wäre ein Typ von Arschlöchern. Dann gibt es noch andere auf einem anderen Niveau, sagen wir mal. Ja, da fallen mir jetzt ganz viele ein. Ja? Aber die Speerspitze, sagen wir, von dieser Art von Arschlöchern ist im Moment für mich der Ministerpräsident von Ungarn, ein gewisser Herr Orban, also der kein Problem hat, als Ministerpräsident von diesem Land sich da hinzustellen und sagen, Europa ist bedroht, aber Millionen kommen auf uns zu und überschwemmen uns. Wir sind bald eine Minderheit in unserem eigenen Kontinent. Europa muss seine Grenzen schützen. Wir wollen in Europa keine Muslime. Ja, also ganz offen wird es so gesagt. Jetzt gibt es andere Arschlöcher, die auch zu seiner Klasse gehören. Also da fällt mir der Cameron ein in England und solche Leute. Dann, also ich finde, Merkel und Rajoy kann man nicht unbedingt dazu zählen, weil die vielleicht noch nicht mal, bei Merkel bin ich mir ziemlich sicher, bei Rajoy nicht so, dass die vielleicht noch nicht mal nur so schlau sind, das nicht zu sagen, dass die das vielleicht sogar noch nicht mal so denken, ja. Also das ist nochmal eine andere Sorte, sagen wir, innerhalb von dieser Gruppe und dann bis hin zu den Arschlöchern, die irgendwie ihre Meinung rauskotzen bei irgendwelchen Blogs oder so, wo dann auch dieses Bild veröffentlicht wird von dem dreijährigen Tod am Strand und die geben ihren Senf dazu und sagen, fantastisch, schon wieder einer weniger. Ja? Also es gibt wahnsinnig viele Arschlöcher auf dieser Welt. Eins der Probleme, die auch diskutiert werden müssen, ist meiner Meinung nach folgendes. Diese Hunderttausende von Flüchtlingen, die demnächst kommen werden, die kommen ja nicht in ein Paradies. Die kommen ja in eine Gesellschaft, wo es knallhart abgeht, wo eine Armutsbewegung entstanden ist die letzten Jahre, die brutal ist, wo Menschen ins Elend und ins Abseits gedrängt wurden, systematisch, wo Leute zwangsgeräumt auf der Straße sitzen. Und in so eine Gesellschaft kommen dann noch mehr Arme und Flüchtlinge. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Sie kommen nicht in ein reiches, gleichmäßig mit Reichtum bedachtes Land und Gebiet, sondern sie kommen in Gegenden und sie werden wahrscheinlich auch in Gegenden gesetzt, wo ein unglaublicher Verteilungskampf herrscht, wo die Leute selber in Agonie um ihren Alltag kämpfen, wo die jungen Leute keine Perspektive haben, wo eine Jugendarbeitslosigkeit da ist. Und in so eine Gesellschaft kommen die und das ist einfach eine Spannung, die da ist. Die Reichen werden keine großen privat finanzierten Flüchtlingsheime aufbauen und werden die da wohnen lassen. Unsere ganzen Millionäre, Deutschland ist das Land der Supermillionäre. Gibt es eine Initiative, habt ihr davon gehört? Supermillionäre, Multimillionäre bauen mit ihren Geldern Flüchtlingsheime in ihren großen Parks und Villen mit Riesengärten. So etwas hört man eigentlich gar nicht. Und das wäre eigentlich eine Lösung, den Reichtum so umverteilen, dass man Erholungs- und Flüchtlingsheime baut, aber nicht in die Dörfer oder in die Viertel, wo eh ein unglaublicher, schlechter Verteilungskampf herrscht und wo das soziale Elend sich schon eingenistet hat, sondern dass man die in die reichen Viertel baut, wo genug da ist und wo genug Geld rumliegt. Das ist ein Aspekt, den man sehen muss. Und ich rechtfertige das nicht, aber ich versuche, diese Leute zu verstehen. Ich versuche, diese Pegida-Leute und diese Hasser zu verstehen und versuche, mich in die Reihen zu versetzen. Warum sind die so? Diese Leute haben Angst, die haben Panik, die sagen, jetzt kommen noch mehr, wir kriegen jetzt noch mehr weggenommen, wir werden noch mehr in den Dreck geschubst und die kriegen das. Die kriegen das einfach so, die kommen her, rollen ihre Gebetsteppiche aus und kriegen dann vom Sozialamt direkt 700 Euro. Und ich sitze hier im Elend und muss betteln gehen. So etwas gibt's. Ich habe so Leute in Berlin kennengelernt und das ist wirklich ein hartes Brot und das ist eine Realität, die darf man nicht ausblenden. Die muss man sehen, wenn man mit diesem Thema umgeht. Ich gucke. Sie gucken, trinken Bier, rauchen Zigaretten und geben so ab und zu beißende Kommentare ab? Ja, weil mir langweilig ist. Ja, leben Sie hier auf dem Platz auch? Nee. Wo denn? So, OFW, ohne festen Wohnsitz. Ohne festen Wohnsitz. Seit wann schon? Knappe 10 Jahre. Ja? Immer hier in Berlin, immer hier in Kreuzberg? Ja, sicher. Wie hier denn sonst? Und wo haben Sie vorher gelebt? Ja, auch in Berlin. Aha. Wo kommen Sie denn ein? Welches Radio denn bitte? Das ist ein Radio in Barcelona. Ah. Ein alternatives Radio. Ja? Ach so. Ja. Würden Sie mir erlauben, nee, so ein paar... Sie sehen ja auch richtig aus wie ein Spanier. Blutäugige. Braune, schwarze Augen. Sie haben schon ein sehr... Schwarze Locken. Ein sehr pfiffiges Mundwerk haben Sie. Ja. Und unterstützen Sie das eigentlich? Ja, sicherlich. Wie? Nein, weil ich da voll hinterstehe. Sie können ja hierher kommen. Aber was mich stört, ist die Unehrlichkeit. Sie sagen nicht, meinen Sie, die wollen arbeiten, die wollen nicht arbeiten, die wollen die 350 Euro Sozi abziehen, dann wollen sie Kinder machen und dann eine große Wohnung bezahlt kriegen. Die wollen nicht arbeiten. Dann gehen sie auf den Görlitzer Bahnhof und verkaufen mit der Nigeria Connection Gras. Ist das eine Unterstellung oder haben Sie da Informationen? Nein, gehen Sie auf den Görlitzer Bahnhof, da werden Sie das sehen. Da stehen nur Schwarze, die Gras verkaufen. Das ist ihr festes Gebiet. Nigeria Connection. Danke für die Information. Bitteschön. Und dann bumsen sie wie die Karnickel und haben nichts anderes im Kopf, als die Kinder in die Welt zu setzen, damit sie noch pro Kind nochmal Stütze kriegen vom Staat und so. Ne? Ja, ja. Ja, Werner, das ist aber auch eine Realität, die da ist. Das ist ein Diskurs, der gefahren wird. Ja, ja. Und das sind Sachen, die da sind. Wenn man die ausblendet und sagt, das sind nur Arschlöcher, dann steht man gut da. Und ich bin auch für, die so zu nennen. Nur man versteht die nicht. Man weiß nicht, was die bewegt. Ja, du hast und wie man dem auch recht, wenn du sagst, man soll versuchen, die Pegida-Leute zu verstehen oder die Nazis zu verstehen. Mit verstehen meine ich nicht rechtfertigen. Ich meine, ja, zu wissen, warum die so sind. Sollte man schon, die zu verstehen. Also ich versuche es schon seit 50 Jahren, aber bis heute habe ich es nicht geschafft. Gibt es die schon so lange? Ja, ja. Aha, die gibt es schon sehr lange. Arschlöcher gibt es schon so lange. Arschlöcher gibt es sehr lange, gut, ja. Ich schlage vor, wir bringen mal das Lied Arschloch von den Ärzten. Wer erinnert sich nicht? Das war ein Lied, das die Ärzte zu diesem Anlass, zu einem ähnlichen Anlass gemacht haben. Arschloch, da sind sie. Faschist. Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich auf die zu kulieren. Thank you. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91,4 in Barcelona. Es ist Samstag, der 5. September 2015. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Berlin. Migration. 800.000 Flüchtlinge könnten in diesem Jahr in die Republik kommen und der Zustrom wird nicht abreißen. Die Menschen sind eine Belastung, aber auch eine Chance, sagt der Spiegel in seinem umfangreichen Artikel. Sie zwingen das Land, weltoffener zu werden, großzügiger und ein bisschen chaotisch. Das klingt natürlich ein bisschen bedrohlich, aber so sieht's aus. Ja, wir haben gerade über die Flüchtlinge und die Arschlöcher auf der Welt geredet. Stickel, gib mal ein paar von deinen Magentabletten rüber. Mir ist schon ganz schlecht, ja. und wir haben über Punk gesprochen. Ein Punk-Zitat von einer berühmten Band ist 2000 Jahre Scheiße. Auch ich bin eigentlich persönlich der Meinung, dass der Großteil der Menschheit eigentlich abgeschafft und vernichtet gehört. Das ironisch dargestellt in einem Roman, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Europa zu großer Popularität kam und mit wunderbar schwarzem Humor so zusammenfasst. Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, eines meiner Lieblingsbücher, das ich gerade zum wiederholten Mal lese, und der Einleitungstext dazu ist eigentlich perfekt, um auf den Nachrichtenblock uns vorzubereiten. Ich lese mal ein kurzes Stück. Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 98 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen abstammende Bioform so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Dieser Planet hat, oder besser gesagt hatte, ein Problem. Die meisten seiner Bewohner waren fast immer unglücklich. Zur Lösung dieses Problems wurden viele Vorschläge gemacht, aber die drehten sich meistens um das Hin und Her kleiner bedruckter Papierscheinchen. Und das ist einfach drollig, weil es im Großen und Ganzen ja nicht die kleinen bedruckten Papierscheine waren, die sich unglücklich fühlten. Und so blieb das Problem bestehen. Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel, selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten schon, die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Und eines Donnerstags dann, fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café im Rockworth saß, plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit so schiefgelaufen war, und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könnte. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür irgendwo an irgendwas genagelt werden. Nun brach traurigerweise, ehe sie ans Telefon gehen und jemanden davon erzählen konnte, eine furchtbar dumme Katastrophe herein und ihre Idee ging für immer verloren. Ja, das war aus Panhalter der Galaxis der Einleitungstext und was darauf folgt, kennen zumindest die Leser dieses Buchs, nämlich die einfach Auslöschung der gesamten Menschheit, weil sie einfach, wie gesagt, nur kleinen bunten, bedruckten Papierscheinchen hinterherrennen und eine auf Kohlenstoffbasis basierende überflüssige Lebensform sind. Ja, das war auf satirische Weise ausgedrückt. Die Finanzmärkte mit ihren Spekulationsmechanismen, die die Welt kaputt machen, und natürlich auch die Aufheizung des Weltklimas durch die fossilen Brennstoffe. Die zwei Probleme werden wahrscheinlich der Menschheit so einheizen, dass sie irgendwann verschwinden wird. Ich zitiere noch mal kurz den Spiegel von dieser Woche. Da heißt es in dem Report über die sogenannten Flüchtlingsströme, 800.000 hat man gesagt, die Angriffe auf Flüchtlingsheime haben ein dramatisches Ausmaß erreicht. Allein bis zum 6. Juli wurden 199 Übergriffe gezählt. Doch gleichzeitig, so heißt es dann, sind die Deutschen hilfsbereit wie nie. Sie gehen in die Flüchtlingsheime, verschenken Kleider und Spielsachen. Sie kochen mit Syrern und Sudanesen. Sie holen die Jungs zu ihren Kindern in die Fußballvereine. Sehr interessant ist das Titelbild des Spiegel. Da sieht man helles Deutschland, ich zeig's euch mal, und da sieht man einen bunten Himmel voller Luftballons und eine jubelnde Menschenmenge, die den Flüchtlingen hilft. Da heißt es, es liegt an uns, wie wir leben, werden ein Manifest. Und dann kommt aber die schwarze Seite. Dann sieht man dunkles Deutschland. Und dann sieht man ein nächtliches Bild, ein brennendes Flüchtlingsheim. Und da heißt es, dunkles Deutschland, es liegt an uns, wie wir leben werden, ein Manifest. Der Spiegel hat also diesen dialektischen Aufsatzcharakter von Vorteile, Nachteile, Gut und Böse, meiner Meinung nach hier sehr gut zusammengestellt und gegeneinander gestellt. Und dieser Report ist eigentlich sehr interessant. Man sieht hier, grafisch dargestellt, die Asylanträge in Deutschland, wie sie sich über die Jahrzehnte verteilen. 16.248 Asylanträge gab es 1956. Da kamen die Flüchtlinge aus Ungarn nach der Niederschlagung des Aufstands. Die nächste Flüchtlingswelle kam am 12. September 1980. Da gab es 107.818 Asylanträge. Da gab es nämlich den Militärputsch in der Türkei mit den Todesschwadronen und den Massenverhaftungen des NATO-Partners Türkei. Die nächste Asylantenantragswelle kam dann 1991 im Jugoslawienkrieg. Ausschreitungen gegen das Flüchtlingsheim in Hoyerswerda. Dann gab es den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Da gab es 438.191 Flüchtlinge 1992. Und jetzt 1993, Einschränkung des Asylrechts. Da gingen dann die Zahlen drastisch zurück. Und jetzt sind wir im Jahr schon 2015. Und da gab es bisher von Januar bis Juli 218.000 Asylanträge. Man schätzt aber, dass es bis an die 1 Million gehen könnte. Und das ist die Statistik, die der Spiegel uns darlegt. Wohin mit all diesen Menschen wird auch verraten. Da gibt es viele gute und positive Vorschläge. Einen haben wir eingangs in dieser Sendung schon erwähnt. Private Initiative von zivilen Bürgern, von der Zivilgesellschaft, die versuchen kann und etwas tun muss, was die Politiker versäumen. Hören wir einmal rein in die ARD-Nachrichten vom heutigen Samstag, 5.9.2015. Die Nachrichten sind von 11.10 Uhr. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Flüchtlinge verlassen nach tagelangem Warten Ungarn. Die Regierung hat dafür Busse bereitgestellt. Die ersten sind mittlerweile in Österreich eingetroffen. Die Lage hatte sich am Freitag dramatisch zugespitzt. Ein Teil der Flüchtlinge war aus Protest gegen die Blockade durch die ungarische Regierung zu Fuß aufgebrochen. Regierungschefs erlauben Einreise der Flüchtlinge aus Ungarn. Darauf hatten sich Kanzlerin Merkel und ihr österreichischer Amtskollege Faymann verständigt. Angesichts der Notsituation an der ungarischen Grenze, so Faymann, hätten die beiden eine Lösung gesucht. Das österreichische Rote Kreuz erwartet nach eigenen Angaben 800 bis 1500 Flüchtlinge in der Grenzgemeinde Nickelsdorf. Beratungen der EU-Außenminister über Flüchtlingspolitik. Bundesaußenminister Steinmeier forderte eine gerechtere Verteilung auf die EU-Mitgliedsländer. Der britische Premier Cameron kündigte nach heftiger Kritik an seiner bisherigen harten Haltung an, mehrere tausend syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Osteuropäer gegen feste Flüchtlingsquoten. Die Regierungschefs der Slowakei, Polens, Tschechiens und Ungarns erklärten in Prag, man bestehe weiter auf Freiwilligkeit. Damit wiesen sie eine deutsch-französische Initiative zur gerechteren Verteilung von Flüchtlingen in Europa zurück. Gleichzeitig forderten sie eine bessere Bewachung der EU-Außengrenzen. In der EM-Qualifikation hat Deutschland Polen mit 3:1 besiegt. 2 Tore erzielte Mario Götze. Damit hat das Team von Nationaltrainer Löw die Tabellenspitze in der Gruppe D erobert. Jetzt hat die Mannschaft um Kapitän Schweinsteiger sehr gute Chancen, sich für die Europameisterschaft in Frankreich zu qualifizieren. Das Wetter heute wechselnd bewölkt mit Schauern, vor allem in Küstennähe auch kurze Gewitter, dazu in der Nordhälfte recht windig. Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Das waren die aktuellen Nachrichten vom heutigen Tage, übernommen von der ARD. Ja, das war eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie da so gesprochen wird. Also die Politiker reden von der gerechteren Verteilung von Flüchtlingen. Das ist, als würden sie Mehlsäcke irgendwie durch Europa umverteilen oder so. Also da kann man schon ganz gut diesen ganzen Zynismus, der dahinter steckt, erkennen, Werner. Ja, gut, das mit den Mehlsäcken ist mir jetzt nicht eingefallen. Aber weil du gerade zitiert hast da, die Merkel und die einigen sich, die Einreise zu erlauben. Also in diesem konkreten Fall geht es darum, dass seither war die Regelung so, dass wenn Asylbewerber in ein Land kommen, die dann sofort zurückgeschoben werden können, wenn sie aus einem anderen EU-Land kommen. Und das will jetzt also offenbar die Merkel mindestens in Bezug auf die Syrer abschaffen. Und wie der Spanier sagen würde, algo es algo. Ne? Besser als ein Gosch voll Reisnägel, besser als gar nichts. Ne? Also irgendwas tut sich da schon, mindestens zwischen Merkel und solchen Leuten. Und das ist, also ich glaube, die meint es schon ernst auch als Person. Ja? Vielleicht hat da ihre christliche Erziehung was mit zu tun. Und das ist eine Geste, die man nur begrüßen kann. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Dilemma, dass genau die gleichen Leute wie jetzt die Merkel zum Beispiel mit ihrer tagtäglichen Politik, die sie vertritt, die Ursachen immer weiter perpetuiert dafür, dass diese Leute überhaupt abhauen aus ihren Ländern. Ja. Auf dem Gebiet haben wir nichts von ihr zu warten, aber trotzdem finde ich das jetzt gut, dass die Einreise da erleichtert wird. Was man thematisieren sollte in diesem ganzen Kontext, wäre die Rolle Saudi-Arabiens, die Rolle Katars, die Waffenlieferungen Deutschlands in diese Gebiete, dann die US- und israelischen Interessen, die Staaten, die nicht unter ihrer Fuchtel stehen, zu zerschlagen. Das war der Irak, der wurde systematisch kaputtgeschlagen in ein unglaubliches, brutales Wirrwarr von einem blutigen Zirkus, der sich noch die nächsten Jahrzehnte weiterziehen wird. Dasselbe hat man jetzt mit Syrien gemacht. Libyen wurde zerschlagen. Das Land besteht praktisch aus verschiedenen Teilstaaten, die untereinander spinnefeind sind, wo die Stammesklicken herrschen. Und das ist eigentlich ein unglaubliches Elend, was da entstanden ist, diese Gebiete so zu zerschlagen, dass da die nächsten 50 bis 100 Jahre nicht zivilisatorisch Bedeutendes mehr entstehen kann, dass Israel oder die westlichen Interessen aus irgendeinem Grund bedrohen kann. Wenn man diese Thematik nicht auf die Tagesordnung bringt, eine internationale Konferenz einberuft zur Beendigung dieser Parallelkriege, die Finanziers dieser Kriege benennt und sie vor ein Völkertribunal bringt und demonstriert, nicht nur pro Flüchtlinge helft ihnen, sondern auch demonstriert, stoppt diese brutalen Kriege, solange wird das Thema wahrscheinlich immer weiter krepeln, oder? Ja, also in Bezug auf Merkel nochmal, die hat ja schon vor längerer Zeit dann mal gesagt, bueno, vor 2 Wochen vielleicht schon, gesagt, ja, was da auf uns zukommt mit diesem Flüchtlingsproblem, Das ist viel wichtiger und viel schwerwiegender als zum Beispiel das, was Sie die Griechenland-Krise nennen. Ne? Und also da muss man ihr auch wieder recht geben. Also mindestens hat sie den Ernst des Problems erkannt. Ne? Das ist ja seit Ende des Zweiten Weltkriegs die größte Völkerwanderung, die da stattgefunden hat in den letzten 70 Jahren. Also das muss man ihr zugute halten. Übrigens, also ich will sie auf keinen Fall in Schutz nehmen. Also ja, Werner, aber die hat heute bei dir einen Stein im Brett, die Angie. Ja? Aber gut, eine andere Parallele zu damals, Flüchtlingsströme von Ost nach West hauptsächlich, schon Ende vom Zweiten Weltkrieg und danach. Und heute, und was auch dazu passt, ne, also damals hat es angefangen, wo wir die Polen besiegt haben, und gestern ist es jetzt wieder passiert. Ne? Deutschland hat die Polen geschlagen. Ne? Also, okay. Gut, Spaß beiseite. Ja, Werner, Angie hat heute einen Stein bei dir im Brett. Das sind Töne, die man sonst gar nicht so hört, aber wir begrüßen das. Wenn die mal was Gutes tun, dann wollen wir das ja auch erwähnen. Wir wollen ja nicht immer nur negativ auf unseren Volksvertretern rumhauen und draufhauen, oder? Was denkt ihr? Gut. Werfen wir noch einen Blick in die Presse. Da haben wir erst einmal den Spiegel. Großes Thema heute am Samstag. Wien rechnet mit 10.000 Flüchtlingen aus Ungarn. Das sind also die gleichen Meldungen, die sich jetzt ewig wiederholen. Nach Stunden des Bangens fiel in der Nacht die Entscheidung, Deutschland und Österreich lassen die in Ungarn festgehaltenen Flüchtlinge einreisen. Ungarns Regierung stellt 100 Busse für die Ausreise zur Verfügung. EU-Außenminister fordern Sondergipfel, das hatten wir auch gerade gehört. Dann auch das traurige Thema abgelehnter Asylbewerber. Schon 10.000 Abschiebungen in diesem Jahr. Deutschland forciert die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Nach Spiegelinformationen wurden 2015 bereits mehr als 10.000 Flüchtlinge, vor allem vom Balkan, abgeschoben, so viele wie im gesamten Vorjahr. Das heißt, der Balkan wurde vor kurzem von den Ministern, von den Innenministern, als sichere Zone erklärt, und jetzt kann man alle Leute abschieben, egal ob die nun da bedroht werden von Mafias, von Entführungen, von Clans. Das wird jetzt so gehandhabt. Die einen werden rausgeschmissen, die anderen werden teilweise zumindest reingelassen. Schauen wir in die junge Welt von heute. Flucht ins Ungewisse, Chaos und Menschenjagd in Ungarn, NPD-Applaus für Staatschef Orban, schwer verletzt dabei Brand in hessischem Asylheim. Dann sieht man Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, verließen am Freitag Budapest zu Fuß Richtung Österreich. Diese Bilder sind natürlich erschütternd. Wenn man sich die ansieht, und ich habe mir gestern Abend in den Nachrichten die Bilder angesehen, da habe ich Leute gesehen, dann denke ich, die sehen genau aus wie die Touristen, die hier sind, nur es ist eben kein Touristenstrom. Es sind wirklich nette und menschliche, und es sind Gesichter des Volkes. Das sind Leute, denen müsste man eigentlich helfen. Man könnte ja mal für, sagen wir mal, Bammel, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber man könnte ja mal für ein Jahr den Tourismusstrom stoppen und alle Hotels für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Man könnte also statt Touristen nach Barcelona zu holen, sagen, gut, bitte Touristen, kommt jetzt nicht, wir verpflichten Vueling und Ryanair und Lufthansa und Qatar Airways dazu, jetzt Flüchtlinge hierher zu bringen, und die werden auf Kosten des IWF und auf Kosten auch der Banken und auf Kosten der Milliardäre, Trump müsste da auch mit seinem Vermögen herhalten, werden die so lange verpflegt, bis man in einer Friedenskonferenz Syrien befriedet hat, und dann können die dann natürlich nach Hause zurück. Wie, ja, was haltet ihr von dem Vorschlag? Ich bin dafür, dass die dann auch Fahrräder mieten können hier in Barcelona, damit wir den, ja, natürlich, den Bammel nicht zur Nahe treten. Wenn er nicht arbeitslos wird. Die kann ja dann Ada Colau finanzieren, die Miete. Ja. Gute Idee. Wenn da noch Freibier für alle dazu kommt, bin ich auch mit einverstanden. Ja, und frei rum bitte auch. Sprachkurse, Kinofestivals, da gibt es also einiges zu tun, was man diesen Leuten bieten könnte. Damit der Bammel da nicht stören in seinen Kreisen, wäre es ja auch möglich, dass außer den Touristen, die sowieso kommen, dass die weiterhin kommen, ein bisschen weniger wäre vielleicht schon ganz gut, aber dass außerdem auch die Flüchtlinge noch kommen, da die braucht man dann einfach in die, die kriegen dann die leerstehenden Wohnungen der Banken, die haben Hunderttausende von Wohnungen leer stehen, die Banken in Spanien, wo sie die Leute auf die Straße gesetzt haben, weil sie die Miete oder die Hypothek nicht mehr bezahlen konnten. Und die stehen leer, die stehen leer. Und das wäre doch eine Idee. Das wäre die Idee überhaupt. Gut, zitiere ich noch kurz einen Artikel aus der Jungen Welt, Exodus der Mittelschicht. Es ist ja auch interessant zu erfahren, wo die Flüchtlinge herkommen. Wir wissen, die kommen aus Syrien, aus dem Irak. Aber wir erfahren nun auch, welcher Gesellschaftsschicht sie angehören. Das heißt, die Leute, die es bis Ungarn schaffen, die haben ja schon 3, 4, 5 bis zu 10.000 Euro bezahlt, um überhaupt so weit zu kommen. Das darf man nicht vergessen. Das sind also Mittelschichten und betuchte Leute. Die neue Flüchtlingspolitik Deutschlands zieht vor allem Lehrer, Apotheker, Ingenieure und Ärzte aus Syrien an. Teheran sichert Damaskus mittlerweile Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zu. Täglich verlassen Busse mit Auswanderern die syrische Hauptstadt Damaskus. Ein Ticket ist in Reisebüros zu bekommen. Pro Person kostet die Fahrt je nach Ziel 300 bis 400 US-Dollar. Die billigere Variante ist der Weg über die libanesische Hafenstadt Tripoli, von wo man mit einem Fährschiff ins westtürkische Izmir gebracht wird. Nimmt man vom Flughafen Beirut einen Flieger nach Istanbul, muss man etwas mehr bezahlen. In der Bosporus-Metropole und selbst in der irakischen Hauptstadt Bagdad kursiert inzwischen das Gerücht, die Bundesregierung plane, Schiffe an die Küste der Türkei zu entsenden, um die Flüchtlinge direkt aufzunehmen und nach Deutschland zu bringen. So sollten die tragischen Bilder toter Kinder an der Mittelmeerküste vermieden werden. Von der Türkei aus geht der Weg weiter über das Meer nach Griechenland. Manche Flüchtlinge unternehmen 2, 3 oder 4 Anläufe, um mit einem Schlauchboot eine griechische Insel zu erreichen. Die Flüchtlinge werden dabei sich selbst überlassen. Das Boot wird von einem der Iren gesteuert, der im Gegenzug den gefährlichen Transfer nicht bezahlen muss. Das Geld für die kostspielige Reise, Achtung, die bis zu 10.000 Euro kosten kann, bekommen die Flüchtlinge von ihren Familien oder indem sie Eigentum verkaufen. Es ist vor allem die Mittelschicht, die sich das leisten kann. Die neue Flüchtlingspolitik Deutschlands zieht also, wie gerade gesagt, vor allem Lehrer, Apotheker, Ingenieure und Ärzte aus Syrien magisch an. Landesweit gehört es mittlerweile zum guten Ton, einen Deutschkurs zu besuchen. Viele haben in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, über die deutsche Botschaft in Beirut ein ordentliches Visum zu erhalten und nehmen nun den gefährlichen und ungleich teureren Fluchtweg auf sich. Das Elend der armen Bevölkerungsschichten und der palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien tritt medial in den Hintergrund. Mehr als 150.000 syrische Palästinenser teilen sich inzwischen den ohnehin knappen Lebensraum mit Verwandten und Freunden in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon. Auch die Lebensverhältnisse in dem von mafiösen Strukturen dominierten Lager Zaatari im Norden Jordaniens und mehr noch in den jordanischen Städten sind mittlerweile so katastrophal, dass mehr als 120.000 Menschen von dort nach Syrien zurückgekehrt sind. Allein im Juli zählte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen mehr als 1.300 syrische Heimkehrer. Die Menschen gaben an, wegen mangelnder Sicherheit und der Aussichtslosigkeit dauerhaft Arbeit zu finden, ins Nachbarland zurückzukehren. Zudem sollen die Kinder wieder eine ordentliche Schule besuchen. So elend sieht es aus. Letzte halbe Stunde Niemandsland ist angebrochen. Ein sonniger Tag hier im Zentrum von Barcelona. Nach den Regengüssen von gestern und der kühlen Morgenluft hat sich nun die Sonne wieder ganz entfaltet über dem Zentrum der Stadt. Die Temperaturen steigen. Ich fange an zu schwitzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Niemandsland 91,4 FM, Contrabanda. Es ist 11.30 Uhr. Ich sende einen Gruß in die Welt, alle Leute, die uns jetzt zuhören. Ich hoffe, Sie genießen auch einen wunderschönen Morgen, egal wo Sie sind, ob in Beirut, Kapstadt, Tokio, Vancouver, Toronto oder Peking. Einen spanischen Trailer geben zu Un Día Perfecto. Un Día Perfecto, ja, den werde ich gleich suchen. Bammel, wir sind schon beim Thema Kino. Wir haben ja hier einen Kinomann, zwei Kinoleute, zwei Festivalorganisatoren im Studio. Das will ich heute mal ausnutzen. Die letzte halbe Stunde, Thorsten, der organisiert ein Filmfestival in Deutschland und Bammel natürlich auch, das japanische Horrorfilmfestival. Ja, ich habe bis vor ein paar Jahre da mitgemacht. Das Horrorfilmfestival, an dem ich noch beteiligt bin, ist Bizarre Cinema. Das läuft jeden Sonntag in Hamburg immer noch weiter in den Kinos. Da werde ich im November dann vorstellig sein. Freue mich jetzt schon drauf. Gruß an die Kollegen vom Bizarre Cinema übrigens aus dieser Stelle. Aktuelle Filme. Ich habe ein paar gesehen, die werde ich am Ende vorstellen. Aber du, Bammel, wolltest zwei Filme zum Thema Flüchtlingsdrama vorstellen? Ja, genau. Neben meiner eigentlichen Leidenschaft für Trash- und Horrorfilme gibt es auch noch eine große Leidenschaft für das Kino insgesamt. Zwei Filme, die mir diesen Monat interessant erscheinen und im September hier in Barcelona in die Kinos kommen, möchte ich kurz vorstellen. Der erste Film ist Un Día Perfecto, der neue Film von Fernando León de Aranoa. Wir kennen ihn durch so große Werke wie Los Lunes al Sol, Princesas und einer seiner frühen Werke, Barrio. Sehr engagierter Film. Hat jetzt einen neuen Film gemacht. Der Film heißt Un Día Perfecto und es geht um die internationalen Helfer, die damals in den 90er Jahren auf dem Balkan waren. Fernando León de Aranoa hat sich schon öfter mit dem Thema Flüchtlinge und dem Grauen, was da drumherum sich abspielt, beschäftigt. Ich habe vor kurzem den Film Invisibles gesehen. Es ist so ein, wie sagt man, Kompilationsfilm, Kurzfilme zum Thema dem Elend auf dieser Welt. Er hat da so eine Folge gemacht, die total erschütternd war über das Land und den Konflikt in Uganda. Er hat sich auch an anderer Stelle schon öfter mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Refugiados war so ein Film in den 90er Jahren, 1995, als Kompilationsfilm gemacht. Und jetzt ist er eben mit Un Día Perfecto an den Start gegangen. Große Starbesetzung, Benicio del Toro, Tim Robbins und Olga Kurienko spielen die Hauptrollen und ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Hören wir mal kurz in den Trailer rein. Hier sehe ich schon einen recht zerzaust aussehenden Benicio del Toro. Der steht da an einem Lieferwagen irgendwo im Niemandsland. Mal hören. No te oigo bien, repite. Es una trampa. Pone la mina a un lado. La cuestión es, ¿a qué lado? Señora Vaca, ¿es por la izquierda o por la derecha? ¿Le preguntas a la vaca? Ey, das ist ja Tim Robbins, der ist ja da auch dabei. Mhm, ja, hatte ich gerade gesagt, ja. Ja. Ja, das scheint ein guter Film zu sein, spannend gemacht. Von diesem Regisseur kann man einiges gut erwarten und wir werden uns den Film ansehen. Und danach, du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Nee. Gut, wenn wir ihn gesehen haben, bringen wir eine längere Besprechung dieses Streifens. Könnt ihr euch schon drauf freuen, ja. Die Besprechung wird nicht ausbleiben. Ich habe den mal kennengelernt, den Fernando León de Aranoa. Das ist ein toller Typ und ich weiß nicht, Los Lunes al Sol gehört auf jeden Fall zu meinen Favoriten, was das spanische Kino der letzten 10, 15 Jahre geht. Wahnsinnsfilm. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme übrigens. Ja, mit dem Javier Bardem. Montags in der Sonne. Ja. Ja, erklären wir kurz die Geschichte. Da geht es um eine Gruppe von Arbeitslosen in Vigo. Und da spielt auch der Club Celta de Vigo eine kleine Rolle. Die Arbeitslosen klettern da beim Heimspiel aufs Dach des Stadions, können sich aber nur so positionieren, dass sie nur die Hälfte des Spielfelds sehen und können dann immer nur eine Seite des Spiels sehen und kriegen dann manche Tore nicht mit. Ein wirklich sehr toll gemachter Streifen, solidarisch mit den einfachen arbeitenden Menschen. Und diesen Film kann man jedem empfehlen, der gutes Kino mag und liebt Kino von unten. Was habt ihr noch gesehen oder was könnten wir noch empfehlen an Kino? Ich habe gesehen einen Film, ich bereue es nicht, dass ich reingegangen bin, aber also so wichtig ist er auch wieder nicht. Der heißt Uschka, mit Uschka hört es auf. Penuschka, Anuschka, so ähnlich. Ein polnischer Film. Und weil du gerade zu dem Film Und die Imperfekta gesagt hast, das ist ein guter Film, spannend gemacht. Also dieser Film, das ist ein Film. Ich weiß nicht, ob er gut ist, spannend ist er auf keinen Fall. Da geht es um Zigeunermädchen Anfang vom 19. Jahrhundert, irgendwo im Osten Europas, die da eben in Polen durch den Wald und die Felder zieht, und dann kriegt man so ein bisschen was mit über das Leben der Zigeuner. Heute darf man das ja gar nicht mehr sagen, das sind ja die Roma, wie die leben und so. Und jedenfalls hat die, dann kommt noch zu dieser Gruppe, die da über Land zieht, einer dazu, auch ein Flüchtling, aber er flüchtet vor der Polizei, weil ihn irgendjemand denunziert hat, und er muss sich jetzt also verstecken und beschließt dann mit dieser Zigeunergruppe zu ziehen, und dadurch, weil der eben Pajo ist aus Warschau, weil der dann eben da Sachen reinbringt, die die überhaupt nicht kennen, zum Beispiel. Und der hört der Frau, so einem jungen Mädchen, dann zu, und auf einmal sagt er zu ihr, du bist eine Poetin. Also die in ihrer Roma-Sprache, die er langsam lernt, wie die sich ausdrückt, was sie sagt. Und sie will dann lesen und schreiben lernen und schafft das irgendwann dann auch mal. Und bringt dann ihre Gedichte zu Papier. Er veröffentlicht die dann. Und jetzt, was das bewirkt innerhalb der Zigeunergruppe, die eben sagen, jetzt werden unsere Geheimnisse an die Öffentlichkeit getragen und so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht soweit. Also irgendwie fehlt mir die Regie da, das so, nicht nur weil er Längen drin hat, das, man kriegt so Sachen mit, auch mal Verfolgung der Nazis damals dann in 30er Jahren, aber irgendwie fehlt mir da eine klare Linie, aber gut, man kann ihn sich angucken, wehtut er nicht, läuft da in dem Cinema, weiß ich jetzt nicht mehr, Girona oder Texas. Ja, aus der Rubrik Weltkino nochmal ein Film, den ich bereits gesehen habe. Der heißt Los Caballos de Dios. Er ist eine Koproduktion Tunesien-Frankreich 2014. Der Filmemacher heißt Nabil Ayouch und ist ein Nordafrikaner, der einen ganz fantastischen Film gemacht hat, angesiedelt in einer Stadt in den Vorstädten von Sidi Mounan, das ist eine Großstadt in Tunesien, glaube ich, in Nordafrika. Es geht um Kinder, die eigentlich lieber Fußball spielen würden, als sich mit dem Elend, das sie umgibt, zu beschäftigen, aber sie kommen einfach nicht drum herum. Die Zeitschrift El Dirigido lobt den Fatalismo und den Realismo, der diesem Film entspringt, und ich fand den wahnsinnig toll. Das sind alles Laiendarsteller, der Film ist aus der Hüfte geschossen und kommt aus dem Stand mit einer wahnsinnigen Dramatik daher und mit einer wahnsinnigen Bildwucht, die einen echt in den Kinosessel drückt. Also ich fand den stark. Wie gesagt, spanischer Verleihtitel, Los Caballos de Dios, also ich würde es übersetzen mit Die Pferde Gottes. Und der läuft jetzt hier im September in Spanien an. Toller Film. Ich möchte auch eine Besprechung beisteuern. Still Alice, Mein Leben ohne Gestern, Originaltitel Still Alice, ist ein US-amerikanisch-französisches Filmdrama aus dem Jahr 2014. Es basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage der Schriftstellerin Lisa Genova. Regie führt Richard Glaser und Wash Westmoreland. In der Hauptrolle eine wirklich wunderbare, unglaubliche Julianne Moore zu sehen, die für ihre Leistung mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin übrigens ausgezeichnet wurde. Hauptthemen des Films sind der Umgang mit der Diagnose Alzheimer und die dadurch verursachten Veränderungen im Leben einer Familie. Applaus. Die Weltpremiere fand am 8. September 2014 während des Toronto International Film Festival statt. Der deutsche Kinostart war übrigens erst am 5. März 2015 und der kam jetzt hier auch im Sommer in Barcelona in die Kinos. Mit Anfang 50 bemerkt die anerkannte Linguistin Dr. Alice Howland erste Veränderungen. Sie leidet gelegentlich an Orientierungslosigkeit und vergisst während ihrer Vorträge einzelne Begriffe. Daraufhin lässt sie sich in einer Klinik testen und vertraut ihrem Mann, der sie zu beruhigen versucht, kurz vor der Bekanntgabe der Ergebnisse ihre Ängste an. Die neurologische Untersuchung bringt zutage, dass Alice unter einer vererbbaren, früh einsetzenden Form der Alzheimer-Krankheit leidet. Diese Gewissheit schockt nicht nur sie und ihren Mann, sondern auch die drei gemeinsamen Kinder. Es stellt sich heraus, dass ihre älteste Tochter Anna, die gerade mit Zwillingen schwanger ist, das Alzheimer-Gen geerbt hat. Vor der Außenwelt verschweigt Alice ihre Krankheit und offenbart diese erst, als sie vom Leiter ihrer Universität wegen Beschwerden ihrer Studenten zum Gespräch gebeten wird. Ich kann mit Lob wirklich nicht sparen. Der Film ist toll gemacht und der Film ist Qualitätsarbeit auf allerhöchstem Niveau, sowohl schauspielerisch als auch regiemäßig, als auch inszeniert. Der Rhythmus an diesem Film stimmt eigentlich alles. Ich würde dem Film 4 Sterne geben von 5 möglichen. Die Kritiken sind überwiegend auch positiv in den Foren, zum Beispiel bei Rotten Tomatoes, eine anerkannte Kritikplattform für Kino, sind 90% der Kritiken positiv, bei insgesamt 147 Kritiken. Toller Film, klasse, sehenswert und für alle Leute, die vielleicht familiär so ein Problem haben, auch meiner Meinung nach natürlich ein Muss. Most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps into Alice, where the hell were you? Selbst ein bisschen aufgemopster Alec Baldwin, ein Schauspieler, der eigentlich nicht mein Ding ist, kommt sehr gut weg in diesem Film. Der spielt also wirklich ganz toll den verständnisvollen und doch ratlosen und verzweifelten Ehemann von Dr. Howland in diesem Film über Alzheimer. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was zusammengefasst zum Thema Kino, ein bisschen geordnet, so nach den Programmkinos, die es hier in Barcelona gibt. Das erste große Sensation, das Cinema Maldar, schönes Kino hier direkt im Zentrum, um die Ecke, macht zum Auftakt der Kinosaison im September eine kleine Aktion. Dos por uno, wie man das von anderen Werbeaktionen schon kennt, haben die das jetzt aufs Kino übertragen, das heißt, einer zahlt, zwei gehen rein. Finde ich ganz geil. Schönes Angebot. Die wiederholen jetzt im September ein paar von den Arthouse-Filmen, die den Sommer hier so überliefen, die man vielleicht verpasst hat, weil weiß ja, war ja doch schon ganz schön heiß und nicht unbedingt so Kinowetter. Dann habe ich mir eines meiner Lieblingskinos zurechtgelegt. Vorher komme ich nochmal kurz zur Filmotheca. Die machen eine ähnliche Aktion. Summer Sessions heißt die Reihe und die Filmotheca de Catalunya. Raval, die Adresse brauche ich, glaube ich, an dieser Stelle nicht nochmal durchsagen. Die gehen eben mit dieser Reihe an den Start. Die haben auch noch eine ganze andere sensationelle Sachen, aber die will ich jetzt hier nicht breit treten. Geht mal auf die Website von der Filmotheca und da werdet ihr das schon sehen. Noch eine kurze Negativkritik, die will ich kurz einwerfen. Mission Impossible, würde ich sagen, den Film kann man sich wirklich sparen. Ich bin aus Neugierde reingegangen, weil ich am Kino vorbeikam. Achtung, ich kam in Glorias am Kinopalast vorbei, guckte nach oben, sehe und denke, geh da einfach mal rein. Ich hatte einen dieser Nachmittage, die ich selten in meinem Leben habe, wo ich eigentlich den ganzen Nachmittag leer, frei und schön vor mir hatte. Und dann bin ich also reingegangen. Mission Impossible, Rogue Nation, das heißt Schurkenstaat. Und da rennt über 2 Stunden 20 Minuten, ein wirklich meiner Meinung nach schräg und falsch zusammengeschraubter Tom Cruise mit allen möglichen technischen Gadgets durch den Film und rettet mal wieder die westliche Zivilisation nicht, sondern westliche Politiker. Er bewahrt den britischen Prime Minister vor einem Attentat von, Achtung, ehemaligen Agenten, die aus allen Geheimdiensten der großen Länder zusammengeklaubt wurden, von einem Superterroristen als Syndikat zusammengeschweißt wurden, um die westliche Zivilisation zu vernichten. Absurdes Action-Geschehen mit dann wiederum diesen Knalleffekten, wo ein unmögliches Tor zu öffnen ist, das niemand aufkriegt, das ist durch alle möglichen Zusatzmaßnahmen gesichert und jemand holt dann eine kleine Maschine raus, die blinkt mal kurz auf, dann macht es piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep und dann macht es einen Knall und dann geht die Tür auf. Das ist wirklich Magie im Kino. Ich habe auch noch einen Tipp, aber kein Kinotipp, sondern einen Tipp an dich. Wenn du solche Nachmittage, die du frei hast, nichts vorhast und so, dann dir solche Sachen anguckst. Ich habe ja auch manchmal solche Nachmittage. Ich dann, wenn Werktag ist, dann setze ich mich in den Park neben der Sagrada Familia und gucke den Obras zu, der Baustelle, wie die Kranen ihre Sachen da rauf und runter ziehen. Oder am Sonntag setze ich mich auch in den Park und tue die Tauben füttern. Also so, du musst nicht ins Kino. Naja gut, jetzt muss ich mich doch noch ein bisschen weiter rechtfertigen. Ich bin natürlich auch neugierig und guck manchmal was, um zu sehen, was lockt die Leute eigentlich an? Was ist eigentlich das Geheimnis von diesen Filmen, die Blockbuster und Actionfilme sind, und bin dann doch immer wieder enttäuscht. Ein Film, Werner, von dem ich nicht enttäuscht war, das hatte ich hier auch klar zum Ausdruck gegeben, war Mad Max, der neue. Den fand ich wirklich auf seine Art und im Rahmen dessen, was dieser Film überhaupt ist, im Rahmen seiner ganzen Verwüstung, fand ich den klasse. Ja, ging mir genauso. Großartiges Actionfeuerwerk, Mad Max. Beide Filme, die du gerade besprochen hast, laufen zufälligerweise diese Woche nochmal im Phänomena-Kino. Die haben so ein bisschen die Blockbuster, die aktuellen, zusammengesammelt. Ant-Man, also so eine Marvel-Superhelden-Verfilmung, gehört dazu. Ein bisschen Animationsfilm für Kinder und so machen die. Und ab nächster Woche gehen sie dann mit einer Thriller-Reihe in den Kino Herbst und ganz sensationell finde ich kommenden Donnerstag The Sorceress von William Friedkin und French Connection von William Friedkin zeigen sie im Doppelpack. Jueves, 10 de septiembre, also Donnerstag, 10. September im Phänomena Kino. Um 20 Uhr geht's los. Dann haben sie eine ganze Reihe anderer Klassiker am Start. Chinatown von Roman Polanski läuft in der Thriller-Reihe und ein Special zum 30. Geburtstag von Brasil. Der Film ist tatsächlich jetzt schon 30 Jahre alt. Von Terry Gilliam von 1985. Die zeigen die 132 Minuten Originalfassung mit spanischen Untertiteln. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Sonntag, den 13. September um 22 Uhr. Unter dem Motto La Nueva Carne de Cronenberg, also das neue Fleisch von Cronenberg, gibt es am 18., Freitag, den 18. September, La Mosca, die Fliege, ne? The Fly heißt er, mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle und Videodrome mit James Woods, die beiden 80er-Jahre-Klassiker von Cronenberg. Da gibt es ordentlich Gematschtes und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ja, diese Zentrifuge, diese Zeitzentrifuge, La Mosca. Olle. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von großen Filmklassikern zu sehen, dann ganz am Monatsende noch Rebelde sin Causa, Rebel Without a Cause von Nicholas Ray mit James Dean in der Hauptrolle, also sie haben wirklich ein tolles Programm diesen Monat. Info@phenomena-experience.com ist die E-Mail-Adresse, www.phenomena-experience.com die Website. Die sind in der Calle Sant Antoni Maria Claret, oben an der Sagrada Familia und ist eins der Kinos, das ich mindestens einmal im Monat aufsuche. Thorsten, bist du auch so ein Kinogänger wie wir hier? Oder Bammel ist ja der von uns, der wohl am meisten ins Kino geht. B- Bist du auch so ein Kinofan? Ja, bin ich auch. Aber ich gucke mir keine Blockbuster mehr an. Nee, kann ich nicht mehr ertragen, ja, nee. Also ich gucke mir eher so kleine Filme an. Es gibt in Hamburg auch so ein paar schöne kleine Kinos oder so kommunale Kinos und da läuft entsprechendes Zeug dann. Die können natürlich auch enttäuschend sein. Ich habe Roy Anderson gesehen. Welchen? Die Taube, die sich auf einem Zweig niederlässt und über die Existenz nachdachte. Aha. Und ich muss leider sagen, ich habe mich leider sehr gelangweilt. Tut mir leid. Ja, es gibt Fans, die sagen, das ist das Kino. Das ist Kaurismäkis und das ist der super Film. Das ist Filmphilosophie. Aber ich fand es wirklich relativ öde, monoton, sich wiederholend und konnte damit nichts anfangen. Und es hatte manchmal so einen Loriot-Charakter, aber ohne diese Kracher, diese Lachkracher. Kennst du denn die anderen Filme von Roy Anderson? Nee, aber die locken mich jetzt nicht besonders an, nachdem ich den gesehen habe. Songs from a Second Floor zum Beispiel ist ein toller Film. Ist ja eine Trilogie, ne? Ja, genau. Da gibt es noch so einiges. Aber jetzt bin ich leider abgeschreckt. Tut mir leid. Ach, schade. Also den von Stickel erwähnten Songs from the Second Floor fand ich auch großes Kino. Also ich habe gedacht, dieser Mann hat mit dem Film das Kino fast nochmal neu erfunden. Hat er, das ist ihm mit diesem neuen Film mit der Taube dummerweise nicht gelungen. Den fand ich auch nicht mehr so eine Überraschung. Aber das ist ja immer so, wenn man einen Film sieht von einem Filmemacher, den man neu entdeckt, dann geht es mit einer großen Überraschung los und später wird es dann manchmal ein bisschen langweiliger. Mhm. Kein Mensch kann das Rad nochmal neu erfinden, der Kinogeschichte. Und wir haben ja heute Morgen so ein bisschen über Musik auch viel gesprochen, Punkmusik. Eine Dame, die ihre Wurzeln zumindest im Punk und Soul wiederfindet, ist Amy Winehouse. Dedi hatte diesen Film von ein paar Wochen mal hier empfohlen. Es gibt einen Dokumentarfilm von einem Menschen aus ihrem Umfeld, Amy heißt der Film, der läuft leider jetzt im Moment nicht mehr in den Kinos in Barcelona. Ich habe mir den angeguckt neulich und ich muss sagen, ich war echt ergriffen und fand den auch ziemlich spannend. Also wer sich für Amy Winehouse interessiert, ihre Musik, ihre bewegte Geschichte und ihren viel zu frühen Tod, der sollte sich diesen Film unbedingt anschauen. Auch Leute, die sich vielleicht nicht so sehr für sie interessieren. Denn was mich erstaunt hat an dem Film ist, dass da so ein bisschen das übliche Mainstream-Publikum, die einen mit blödsinnigen Kommentaren eigentlich eher belästigen im Kino, um mich herum saß. Die Leute sind aber relativ schnell sehr, sehr leise geworden und haben aufmerksam zugeschaut. Ich war der Einzige, der zwischendurch mal rausgegangen ist, um Bier wegzubringen und Neues zu holen, muss ich leider zugeben. Und ich fand vor allen Dingen die Publikumsreaktion interessant, weil dieser Film die Leute ganz schnell gepackt hat scheinbar und auch ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Guter Film, also kann ich empfehlen. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Gut, wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde des Programms, der Sendung. Moment, die Maus ist weg. Wo ist die Maus? Ach nein, ist die falsche Maus gewesen. Wo soll ich reingehen? In welches Archiv? Musik. Punkiges? Ja, ja, mach mal Channel Rats nochmal. Channel Rats, gut. Ja, vielleicht wirst du uns dazu noch kurz etwas sagen. Wir müssen nochmal wiederholen. Es gibt ja Hörer, die haben sich erst vor kurzem jetzt dazugeschaltet. Weltweit natürlich. Wir haben hier im Studio einen Musiker und Filmexperten, Thorsten aus Hamburg, Mitglied der Band Channel Rats. Die haben wir schon zweimal gehört, zwei Stücke von denen, noch eins. Ja, ein Stück aus den späten 80ern und glaube ich 1986 für einen Sampler aufgenommen, deutsch-dänisch, Sauerkraut und Smörrebrat hieß das. Das Stück heißt SDI, beschäftigt sich halt mit dieser Waffe, die es damals gab. Heute kennt das glaube ich kaum noch jemand. Erzähl mal, Thema. Worum geht's da, SDI? Ich hab das jetzt nicht so ganz präsent mehr. Die Channel Rats, auf Deutsch Kanalratten, aber es wird Englisch gesagt. Und Punk aus Hamburg. What's up for us? Jo, das war's für heute. Wir müssen uns verabschieden. Wir müssen raus aus der Sendung. Ich danke dir, Thorsten. Ich bedanke mich ja auch für die Einladung in die Sendung. Ja, toll, dass du hier warst. Bammel, tschüss. Ja, wir hören uns bald wieder. Ich bereite im Moment ein Essay vor über Barcelona im Film und ein Datum, das ich bereits mit Grauen ankündigt, ist der November 2015, der 40-jährige Todestag von Franco. Da werde ich mir auch ein bisschen was Kinomäßiges überlegen. Also ich werde mich demnächst hier wieder an dieser Stelle hören. Danke übrigens. Danke, tschüss. Werner? Vorher gibt es noch einen schrecklichen Tag, schon nächste Woche am 11. September. Oh Gott, ja. Dieser katalanische Unabhängigkeitsfeiertag, wo wir also wieder sehen, wie vielleicht nicht faschistische, aber doch fanatische und fanatisierte Katalanen durch die Straßen laufen und Fähnchen schwenken und so. Ganz schnell noch zum Schluss, weil wir angefangen haben mit Koffer von Geld. Wenn jemand einen Koffer voll Geld hat, von euch oder von Hörerinnen und Hörern, noch eine Anlage. Der Flughafen von Ciudad Real ist zu verkaufen und hat jetzt eine chinesische Unternehmergruppe für sage und schreibe 10.000 Euro bezahlt für einen Flughafen, der 450 Millionen gekostet hat. Totale Fehlplanung, ist schon seit 5 Jahren im Konkurs und wurde jetzt versteigert. Angesetzt war ein Preis von 40 Millionen, also weniger als 10% von dem, was er gekostet hat. Und bei Versteigerungen ist es jetzt so, dass festgelegt ist, wenn niemand jetzt in diesem Fall 40 Millionen bereit ist zu zahlen, dass man dann auch noch weiter runtergehen kann, aber bis maximal 70%. Ja? Also das wären 27 Millionen, dann kann man immer noch weiter runtergehen, aber die Chinesen haben es dann am Ende für 10.000 Euro bekommen. Ist aber noch nicht definitiv, weil muss noch mal angeboten werden, weil diese Mindestquote nicht erreicht wurde. Tschüss, Werner. Alles Gute. Agur. Tschüss. Meine Damen und Herren, wir müssen raus. Es bleiben uns noch 30 Sekunden Sendung. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie glücklich, werden Sie glücklich und genießen Sie das Leben. Seien Sie solidarisch und überlegen Sie, ob Sie helfen können, wo Not am Mann ist. Tschüss. Contrabanda es la mejor radio del mundo. Un saludo para los oyentes de Niemand's Land. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.